warst dabei. Sie sagte, lieb, du bist mein Typ. Geh niemals fort und halte Wort. Und dann auf einmal sah sie mich so an. Sie ging mächtig an, sie war wunderschön. Mein Herz blieb verstehen. Und dann auf einmal gab ich ihr einen Kuss. Sie hat's längst gewusst, alles kein Problem. Liebe ist so schön. Heinz kokste Schnee zusammen mit Fred. Sie meinte leise, lass solchen Scheiß. Zeig mir das Licht, schreib ein Gedicht. Glück kommt bei Nacht, drum halt ich wach. Und dann auf einmal sah sie mich so an. Sie ging mächtig an, sie war wunderschön. Mein Herz blieb verstehen. Und dann auf einmal gab ich ihr einen Kuss. Sie hat längst gewusst, alles kein Problem. Liebe ist so schön. Romy sehr gern, sie ist wie du, das tut mir gut. Sie war so viel, Leben ist Spiel. Wir finden's raus, komm schmuse Maus. Und dann auf einmal sah sie mich so an. Sie ging mächtig an, sie war wunderschön. Mein Herz blieb verstehen. Und dann auf einmal gab ich ihr einen Kuss. Sie hat's längst gewusst, alles kein Problem. Liebe ist so schön. Und dann auf einmal sah sie mich so an. Sie ging mächtig ran, sie war wunderschön. Mein Herz blieb verstehen. Und dann auf einmal gab ich ihr einen Kuss. Sie hat's längst gewusst, alles kein Problem. Liebe ist.